Freund von mir, also sag mal Kollege, der heute leider nicht sein, hier sein kann, weil er in Amerika ist. Ja, er entdeckt sich, Jan Hegenbeck. Aber ich benutze ein Lied, an dem wir zurzeit schreiben. Es ist Intro für einen Retro-Song. Und das Lied trägt den Titel Scheiße war zu langweilig. Das ist um 5 Uhr in der Nacht entstanden. In einer Skype-Session und so war ich extrem langweilig. Und nachdem es keine neuen Seiten mehr auf NineGag gibt, sondern alle gleich schon gesehen, dann fängt das dicke Scheiß an, ja. Scheiß war uns langweilig, abgekürzt. Schwule. Also geht ins Internet, Julia mit dem Kind und denkt, wow, verdammt, die ist scharf.